Deutschlandfunk Kultur Tonart. Seine Songs sind so etwas wie Elementarteilchen des Pop. Auch wenn die meisten von ihnen über 40 Jahre alt sind, verfehlen sie ihre Wirkung bis heute nicht. Empathisch, präzise, auf das Wesentliche beschränkt und dabei von unwiderstehlichem Groove. Bill Withers, Koryphäe der 70er Jahre und seine ureigene Melange aus Soul, Folkpop und Rhythm und Blues. Heute wird er 80 Jahre alt. Götz Steger über seine ebenso bewegte wie bewegende Geschichte inklusive einer näheren Betrachtung der musikalischen Details seines größten Hits Ain't No Sunshine. You know, after you did a day's work in the coal mines, everybody was black anyway. Nach einem Arbeitstag in einer Kohlenmine ist doch jeder schwarz, sagt Bill Withers über seine Heimatstadt Slab Fork in West Virginia. Die Rassentrennung im Süden der USA erlebte er dort als weniger gravierend als anderswo. Die meisten Einwohner arbeiteten dort im Bergwerk. Man war auf sich angewiesen. 1938 kam er dort als jüngster von 6 Kindern zur Welt. Musik hörte er von früh an aus jeder Himmelsrichtung. When I went over and played with the white kids, then I listened to the music they were listening to. When I went on the other side of the tracks to play with the black kids, then I heard the blues coming out of somebody's house or went to church and you heard that. All of those things kind of leaked. Alles sickerte zu ihm durch, weiße Country Songs, Blues oder Gospel. Sein chronisches Asthma und sein Stottern machten ihn allerdings zum stigmatisierten Außenseiter, der, sobald es sein Alter zuließ, das Weite suchte. Mit 17 ging er zur Navy, 9 Jahre blieb er dort. Mitte der 60er nahm er dann in Los Angeles eine Stelle als Flugzeugmechaniker an. Während der Arbeit sang er Melodien vor sich hin, hatte bald ein paar Songs zusammen und ging Klinkenputzen bei den Plattenfirmen. Then when I went to this major, big, mega label, you know, you walk in, you play something, and somebody goes, where are the horns? You gotta put some horns on. How long is the intro? Nur kurz hatte sich Bill Withers zu den damals vorherrschenden Soul-Klischees mit den typischen Bläsern überreden lassen, wie auf der allerersten Single hier, Three Nights and the Morning, heute eine Rarität, zu hören ist. Der Song wurde später unter dem Namen Harlem einer seiner ersten großen Hits. Mit Koryphäe Booker T. Jones als Produzenten fand er jemanden, der seine Soundvorstellungen verstand. 1971 erschien das Debütalbum Just As I Am. Die Single Ain't No Sunshine sollte sein größter Erfolg bleiben. Hier ein kleiner Spaziergang durch den Song und sein Arrangement. Ein ganz schlichter Viertel-Conga-Beat und dazu die Gitarre, die fast so ein bisschen wie eine Polka klingt, ohne den Bass, der hier das halbe Tempo setzt, mit dem markanten Riff zusammen mit den tiefen Tönen der Gitarre. Drei Mollakkorde sind es, die das Schema und damit den gesamten Song bestimmen. Und diese drei Akkorde werden auch von Streichern gespielt. In der tieferen Lage aber hohe Violinen kommen dazu und sorgen für diesen ganz besonderen Schmelz. Hier kommt ein Klavier, das das Bassriff mit Akkorden untermalt und der Beat ist so ein bisschen zwischen gerade und triolisch, also angeswingt und dadurch besonders charmant. Ein Rimshot auf 2 und 4 und die Bassdrum mit ein paar Synkopen. Hier alles zusammen. Und hier kommt der Wechsel zu den beiden anderen Mollakkorden. Zunächst nur vom Bass und vom Klavier, die eine ganz bestimmte, auch synkopierte Linie spielen. Dasselbe mit Beat, der natürlich die Basslinie mit der Bassdrum mit akzentuiert und mit den Streichern. Ain't no sunshine when she's gone. 1985 nahm Bill Withers sein letztes Album auf. Der schöne, natürliche Sound wich wie bei vielen dem Produktionsbombast der 80er. Danach verabschiedete er sich von seiner Karriere, um sich seiner Familie zu widmen. Kein Ende, sondern ein Neuanfang, wie er sagte. Celebrity zu sein bedeutete ihm nichts mehr, und als jemand, der die Sujets seiner Songs stets aus dem eigenen Leben holte, bemerkte er des Öfteren, dass doch kein Mensch Lieder über seinen Cholesterinspiegel oder seine Darmspiegelung hören will. Aber nichtsdestotrotz macht er bis heute Musik im hauseigenen Tonstudio mit ungebrochener Freude und Hingabe. Es sei ihm von Herzen gegönnt.